der Kinderzeit, verzauberte Klänge voller Seligkeit. Das waren die ersten Takte meiner Sinfonie. Mit Paukenschlägen aus Träumen erweckt, von ganz neuen Tönen aufgeschreckt. Im Rhythmus der Jugend ein bisschen verwirrt und manchmal im Takt geirrt. Wie eine schöne Sinfonie ist meine Lebensmelodie. Eine große Partitur in Moll und Dur. Und wenn es immer einen gibt, der mit mir singt und der mich liebt, hat mir einen Himmel voller Geigen gebracht, berauschende Klänge voll Temperament und Gefühl. Und dann schrieb das Schicksal ein neues Lied, das mit fröhlichen Tönen meine Seele durchzieht, mit Kinderstimmen voll Harmonie in meiner Sinfonie. Eine große